Die Entstehung von Dieboldiswalde. Über die Entstehung der Stadt Dieboldiswalde überliefert die Sage folgendes. In der Mitte des 10. Jahrhunderts, als die ganze Gegend noch unbebaut und von einem einzigen Walde bedeckt worden war, lebte in dieser Gegend ein Eremit namens Dieboldus. Dieser führte ein so heiliges Leben, dass er vom Papste kanonisiert wurde. Nun hatte zu dieser Zeit Herzog Boleslaus, der Gottlose von Böhmen, an seinem Bruder Herzog Wenzel dem Heiligen einen Brudermord verübt. Von seinem bösen Gewissen getrieben, kam er nun häufig in diese Gegend, um bei der Jagd dasselbe zu betäuben. Dabei kam er auch einmal in die Nähe der Einsiedlerei des heiligen Diebold. Als er denselbigen traf, begab er sich mit ihm in dessen Klause. Der heilige Wandel des Einsiedlers hat Boleslaus dermaßen gerührt, dass er sich von ihm taufen ließ und sich von seinem gottlosen Leben völlig bekehrte. Dem Einsiedler zu Ehren erbaute er nicht weit von dessen Klause eine Kapelle. Da an der Stelle, wo später die Stadtkirche errichtet wurde, die er Sancti Dieboldi Silvia nannte. Er verlieh ihr viele Freiheit und setzte dem heiligen Diebold daselbst zum Priester ein. In Maßen der ganzen Gegend damals unter böhmischer Herrschaft stand. An diesem anfänglich nur der Kapelle beigelegten Namen hat nachmals die spätere geschaffene Kommune Anteil genommen und die an dieser Stelle erbaute Stadt Dieboldiwald oder Dieboldiswalde genannt. Denn schon zu Lebzeiten des Einsiedlers wurde um die Gegend der Bergbau so betrieben, dass sich dorthin eine große Anzahl von Leuten zog. Anfänglich siedelten sich diese im Grunde an der dort vorbeifließenden Großen Weißeritz an. Als sie jedoch durch häufige Überschwemmungen des Flüsschen beunruhigt wurden, verlegten sie später ihren Wohnsitz auf die Höhen an denjenigen Ort, wo jetzt die Stadt noch steht. Zu der Entstehung und Dieboldiswalde.